Sie müsste längst hier sein, wenn ihr nur nicht zugestoßen ist. Ängste dich doch nicht, Lee. Du hast dir doch Wu entgegengeschickt. Wu ist zuverlässig und er kennt den Weg. Da kommt Wu. Er läuft. Er ist allein. Wo ist Aichen? Komm schnell ihm entgegen, da ist was passiert. Wo ist Aichen? Wir warten schon so lange auf sie. Sag, wo sie ist. Hast du sie nicht getroffen? Warum antwortest du nicht? Ist sie krank? Ist ihr etwas zugestoßen? Aichen wird nicht kommen. Sie wird nie mehr kommen. Ist sie tot? Es ist genauso, als wäre sie tot. So, rede doch. Was ist passiert? Ich kam nach Quengming, genau wie verabredet. Aber anstatt einer strahlenden Braut traf ich eine Todgeweihte. Ihr Weg führte nach Ching Chui Ho. Flussklares Wasser. Die aussätzigen Kolonie. So ist sie. Ja. Diesen Brief gab sie mir. Für dich, Li. Es ist ihr letzter. Und grüßen sollte ich euch alle. Inzwischen war Aichen zur Missionsstation zurückgekehrt. Da stand sie vor uns, weinend und zitternd. Die Hand Gottes hatte sie getroffen. Da half kein Trösten. Erschüttert hörten wir ihr zu. Warum, Wedschause? Warum? Hast du nicht gesagt, dass Gott die Liebe ist? Ich habe es geglaubt und ihn deshalb geliebt. Ich wollte ihm dienen. Ich wollte ihm mein Leben geben. Mit Li wollte ich für Gott arbeiten. Wir hatten große Pläne. Unser Haus sollte Gott gehören. Und jedem, der kommen würde, wollten wir von der Liebe Gottes sagen. Missionarin, Gott hat mich verlassen. Er denkt nicht mehr an mich. Er will mich nicht. Er hat mich nie geliebt. Aichen, wir können Gott nicht verstehen. Seine Liebe... Nein, Missionarin, ich glaube nicht mehr daran. Ich möchte wohl, aber ich kann es nicht. Er ist zu hart mit mir. Was soll ich jetzt tun? Wozu soll ich leben? Ein paar Jahre noch. Ich weiß, was es bedeutet, aussätzig zu sein. Ich weiß es. Ich will nicht bei lebendigem Leibe verfaulen. Ich will nicht, Wedschosse. Ich will zu Gott gehen und ihn fragen. Bist du da? Hast du mich lieb? Will ich ihn fragen. Und dann werde ich ihm sagen, ich will bei dir bleiben, aber leben will ich nicht. So nicht. Ich warte die ganze Nacht bei ihr. Ihr kleiner Körper wurde wie im Fieber geschüttelt. Verzweifelt rief ich zu Gott, aber Gott antwortete nicht. Am anderen Morgen machten wir uns auf den Weg in die Aussätzigenkolonie. In unzähligen Windungen zog sich der schmale Pfad über Berg und Tal bis zu einer Stelle, wo man keine Menschen mehr zu finden glaubte. Dann endlich standen wir vor den geduckten, halb zerfallenen Lehmhütten, die Heimat der Unreinen und Ausgestoßenen. Das also war der Ort, an dem Aichen die letzten Jahre ihres jungen und hoffnungsvollen Lebens zubringen sollte. Ihre neue Welt, eine Welt des Jammers. Zögernd blieb sie vor der Tür stehen. Nein, Missionarin, ich kann nicht. Bleib bei mir. Geh nicht fort. Lass mich nicht allein. Gott ist bei dir. Gott? Wo ist er? Ich spüre ihn nicht. Ich will wieder mit dir zurück. Ich habe Angst. Weinend brach sie zusammen. Sie wusste, was es bedeutete, hierher zu kommen. Von jetzt an war sie eine Ausgestoßene, verachtet und gemieden. Für die anderen da draußen war sie tot. Dagegen näherten sich nun von allen Seiten die Bewohner dieses Lagers, alle vom Tode gezeichnet, in zerrissenen Kleidern, mit abgefaulten Gliedmaßen und großen eiternden Wunden, die niemand verband. Einige konnten nicht einmal mehr auf ihren Füßen gehen und rutschten auf den Knien herbei, und aus den entstellten Gesichtern starrten sie leblose, kalte Augen an. Aus einer Ecke drang das Stöhnen eines Sterbenden. Sie sahen sich nicht einmal nach ihm um. Ich war wie gelähmt vor Entsetzen, und zugleich überkam mich eine unendlich große Traurigkeit. So nahm ich Abschied und ließ Aichen allein.